Death Proof, ja. Grindhouse Special. Genau. Hat jemand von euch wirklich das so als Grindhouse gesehen? Was als Genre? Als Double Feature quasi. Ach so, meinst du, hab's noch nicht gesagt. Nee, ich hab die beiden nur einzeln. Planet Terror gar nicht gesehen. Wobei Planet Terror wirklich. Ach doch, den habe ich gesehen. Ja, mehr als ja, Planet Terror fand ich auch furchtbar. Das war der erste, glaube ich, von allen, die. Oder von wann ist der? Nee, kann nicht sein. Ja, doch, den habe ich aber auch relativ früh gesehen. Ich fand beide 2007. Ja, okay, habe ich auch 2007 gesehen, ja. Ging gar nicht. Aber der Auftritt von Quentin war Robert schon Rodriguez. Robert Rodriguez. Danke. Der Vergewaltiger. Das ist so ein unfähiger Mensch. Das ist das perfekte Beispiel dafür. Wäre Quentin Tarantino nicht da gewesen, wäre der Mann nichts geworden. Gar nichts. Alles, was Robert Rodriguez bekommen hat, hat er bekommen wegen dem Zuspruch des Filmgottes Quentin Tarantino, mehr oder weniger. Der wäre nichts gewesen. Das ist ein riesiger Keck. Sorry. Sin City gemacht? Ja. Ja, gut, aber also, es ist ja auch absolut nicht bekannt, wie viel von Sin City wirklich auf Robert Rodriguez Flanke geht und oder wie viel Frank auf Miller. Frank Miller. Genau, weil der ja wirklich als Regisseur auch am Start war. Und ja, ganz viele Stimmen sagen ja, dass Frank Miller so für alles gesorgt hat, dass das Ding am Ende geil ist. Hat nicht Frank Miller dann auch? Weil jemand wie Robert Rodriguez, der kann nicht Terror machen und dann Sin City, was für ein Schwachsinn. Die Beatles machen auch nicht Helene Fischer und dann irgendwie das, und dann ihr Best of Album. Nein. Du hast Spike jetzt vergessen. Ja. Komm, das ist alles wirklich ein Drecksmensch. Aber okay, reden wir über das. Aber er ist wenigstens sympathisch und er macht immer Rezepte auf seine DVDs, oder? Rezept. Ja, also zum Beispiel bei der Sin City DVD sind Tortilla-Rezepte drauf. Ja, das ist das Wichtigste bei Robert Rodriguez. Ja, Machete ist doch auch. Machete ist super. Ich hab da so gelacht. Ja, ich glaube, für Robert Rodriguez hast du nicht, Machete hast du nicht das Trash-Gehen. Ich hab, Nee, aber das da ist aber auch nicht. Aber das ist kein. Das ist aber kein Trash. Ich fand das super. Das ist mit den Maschinengun-Brüsten. Von der einen und zweiten Teil. Ja, also es ist schon ganz schön cooler Trash. Es ist einfach nur. Also nee, sorry, das ist wirklich. Das ist so gewollter Trash. Mhm. Das ist dann schon wieder. Ja. Ist nicht gut. Aber was ich bei Robert Rodriguez ziemlich gut finde, ist, dass er halt irgendwie auch wirklich so ein bisschen für auch Filmstudenten das immer viel Material macht, irgendwie, dass du da ein bisschen was nachlesen kannst oder ein bisschen was angucken kannst. Das macht Peter Jackson wirklich. Ja, klar, aber ich finde bei ihm ist auch sehr, sehr schön, dass er auch einfach mal zeigt, dass man auch. Um einen Film relativ okay für Hollywood-Verhältnisse aussehen zu lassen, nicht viel Geld braucht. Dass er quasi auch da echt viel schreibt. Das zeigt halt auch, dass man einen Weg Talents durch weit schaffen kann. Ja, weil wir Death Proof. Bei wenig Talent. Also den finde ich, also das ist der schlimmste Film von Tarantino. Das ist auch der einzige, den ich nicht gut finde. Hm. Weil er einfach Mist ist. Also es gibt eine gute Szene und es ist die Crash-Szene. Und ich glaube, der ganze Film ist auch nur auf diese eine Szene aufgebaut. Und auf diese Verfolgungsjagd am Ende. Obwohl die ist auch ganz nett. Aber ansonsten ist mir nichts hängen geblieben. Die Dialoge. Ach ja, okay, aber da habe ich nicht verstanden, was das soll. Was ist das? Ja, was soll das? da sind wieder die Dialoge, wo es Leute gibt, die zu mir sagen, das ist einfach Filmkunst, diese Dialoge. Und da sehe ich das nicht ein. Bei Pulp Fiction okay. Da sage ich noch, vielleicht sehe ich es nur nicht. Dann lass du aus, wenn der Death Proof jemand sagt. Der Death Proof, das ist keine Filmkunst, was da passiert. Da bin ich mir relativ sicher. Tarantino wollte nur das hat er glaube ich sogar selber gesagt, dass er nur eine geile Verfolgungsjagd machen wollte. Und dann musste er halt irgendwie einen Film darum bauen. Ja. Das hat er mit Death Proof gemacht. Mhm. Und das ist dann scheiße, wenn dann so ein Film dabei rauskommt. Ja, da meinte er, glaube ich, er hatte noch nie eine gemacht, er wollte unbedingt einmal in den Verfolgungsjagd machen. Ist ja okay, also meinetwegen hat er nur die Verfolgungsjagd und die Crash-Szene machen können. So als Kurzfilm. Ja, aber manche nennen sich mal auf Kurzfilm nicht klar, da muss man mal lassen. Ich weiß nicht, ob du dann auf den Film klar gekommen bist. Ob du Death Proof gut findest. Also ich glaube, ich habe den irgendwie ich glaube, es war sogar irgendwie so mein zweiter Tarantino oder so. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie so okay, man merkt auf jeden Fall, er will irgendwas anderes irgendwie. Er will mir irgendwie die Welt der B-Movies zeigen und wie toll er die damals fand, so wie oft er damals im Kino war bei so einer Mitternachtsvorstellung, wow. So, ich habe ihn seitdem nicht nochmal gesehen, das muss ich gestehen. Deswegen ist meine, also ich habe auch am wenigsten Erinnerungen an den Film. Ich war sogar richtig überrascht. Ich habe nochmal die Besetzung durchgeguckt und war dann so, was? Yeah. Mary Elizabeth Winston war drin, ist war drin? Ich kann mich eigentlich zum Beispiel gar nicht. Das sieht die aber auch ganz anders aus. So, mit langen Haaren und konnte mich halt nur noch an Rosario Dawson und an Zoe Bell erinnern. Und an Rose McGowan, glaube ich, die war auch noch im Film. Ja. Und die, ich finde die alle super. Also, das sind alles ziemlich coole Frauen. Und Kurt Russell ist auch, den mag ich auch total gerne. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, also ich habe überlegt, vielleicht die nochmal wirklich als Grindhouse beide zusammen zu gucken, ob mir dann irgendwie vielleicht das einfach so. Das Genre, das sich hier offenbart. Ja, ich denke mir, wow, ich muss jetzt nur noch irgendwie krasse 70er B-Movies gucken und mich da voll, weiß nicht, darin baden und dann nur noch irgendwie Trash gucken. Aber so war das halt, hat sich mir das auch nicht so richtig erschlossen. Ich glaube, da gibt es auch einfach nichts, was sich erschließen könnte. Also ich weiß es nicht. Also ich muss, damit ich mal was über der Fuß sagen kann, es ist, also ich sehe es auch so, das ist Quentin Tarantinos schlechtester Film und ich finde den persönlich auch am schlechtesten von allen seinen Filmen. Nichtsdestotrotz finde ich, muss man auch einfach mal sagen, dass der Mann die trashigsten Drecks Ami-Elemente nimmt, die man nur nehmen kann, nämlich so, ja, wir nehmen halt heiße Frauen und krass Kacken und dreht es in einigermaßen brauchbaren Filmen. Das ist auch schon eine Kunst, sowas erstmal überhaupt hinzubekommen. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist fast ein schlechter Film, ist es auch. Aber wie gesagt, er nimmt einfach diese trashigsten Elemente und irgendwie kommt am Ende ja dann doch an ein paar Stellen was echt Brauchbares bei rum und das liegt nur an seinem Können letztendlich am Ende des Tages. Und das ich finde nicht, dass der Film ein Komplettausfall ist oder sowas. Nee. Also ich finde den Film immer noch wahrscheinlich knapp besser als okay oder so. Aber er ist auf jeden Fall der schlechteste von allen Filmen. Aber ich habe den damals, ich glaube, so im Kino gesehen. Vielleicht wollte er auch extra den so drehen, damit Planet Terror nicht ganz scheiße wirkt. Aber die meisten mögen echt Planet Terror mehr. Das kann ich. Ich kenne den nicht. Ich hab nur Schlechtes gehört. Der ist wirklich mega trashig. Der hat Quentin Tarantino einen sehr schönen Gastauftritt. Seitdem verbinde ich ihn immer mit der Rolle als Vergewaltiger. Nee, aber ich glaube, das, was halt auch ein bisschen den Film so ein bisschen rettet, ist einfach. Also ich finde die Besetzung sehr, sehr gut. Ich finde, man merkt, dass die alle ziemlich viel Bock haben. Ich meine, ganz ehrlich, also finde den Schauspieler, der nicht auf einen Quentin Tarantino-Film Bock hat, ich glaube, den gibt's nicht. Aber ich glaube, ist auch witzig. Aber so, oh, Quentin Tarantino fragt einfach, nee. Da gehe ich jetzt nicht hin. Nee, aber ich glaube, dass mit Death Proof war dann auch wirklich Tarantinos Ruf das erste Mal angekratzt, richtig. Mhm. Und die Fans waren auch alle, glaube ich, relativ enttäuscht. Und mit Bastards musste er dann halt irgendwie sich wieder reincarnaten oder sowas. Auch. Aber ist doch auch voll die gute Vita, wenn du irgendwie Mary Elizabeth Winstead bist, dann kannst du sagen, ja, ich war im Tarantino-Film, in welchem denn? Death Proof. Ja, aber ich glaube, es ist halt einfach wieder dasselbe Phänomen wie mit Jackie Brown, einfach so, dadurch, dass halt Kill Bill auch so mega gehypt war, ist halt logischerweise, finden alle tendenziell sowieso Death Proof erstmal scheiße. Ist halt einfach so und ich glaube, er hat dann, glaube ich, vielleicht sogar auch bewusst gesagt, okay, jetzt machen wir halt wieder irgend so ein Genre-Ding, irgendwas, was mir sehr am Herzen liegt. Jetzt halt nicht irgendwie, adaptiere ich jetzt nicht irgendwie einen meiner Lieblingsromane, sondern nehme ich jetzt mal ein Genre, was ich total liebe und was total nicht gerade im Trend ist und mache da halt irgendwie was. Also an sich hat er das, finde ich, ganz schön, hat er das schon clever gemacht. Außer, dass es halt niemand mal. können wir halt nichts dafür, ne? Genau. Ja, ich glaube, es passt jetzt. Kinder. Ja, den habe ich auf jeden Fall am häufigsten gesehen. Das ist auch, doch, den habe ich im Kino gesehen. Warum reden die denn hier auf Deutsch? Was soll das? Das war der erste, den ich auch im Kino gesehen habe, glaube ich, von Quentin Tarantino. Und den ich auch am liebsten schaue, glaube ich. Also ich will jetzt nochmal die anderen nachholen, die ich nicht gesehen habe. Obwohl, welche will ich denn nachholen eigentlich? Dann Jackie Brown werde ich mal nachholen. Death Proof? Nee, habe ich ja gesehen. So. Das fand ich schlecht und wollte ich jetzt mal eure Meinung hören, ob ihr den auch schlecht findet. Passt alles. Ja, ansonsten Inglourious Basterds. Ja, das ist ja so... Ich war mir am Anfang immer nicht sicher, ob ich ihn wirklich so richtig gut finde. Ich habe mich immer ein bisschen schwer damit getan, dass ich mir gedacht habe, Er überzeichnet es zu sehr. Wusste ich mir nicht, gefällt mir das. Also so am Ende, wenn er wirklich alles abreißen muss, was er vorher aufgebaut hat, das kommt dann in den anderen Filmen auch noch in Hateful Eight, dass das alles erstmal so schön aufgebaut wird, um dann alles blutig niederzumetzeln. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, dass er das einfach auf eine grandiose Art und Weise umgesetzt hat und es immer schafft, halt durch den schönen Einsatz von Musik so eine brutalen Szenen so, weiß ich nicht, aufzubereiten, dass sie so zünden und ziehen. Mhm. Ja. Erstmal ganz grob zum Glorious Bastards. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich fand, das glaube ich auch der, also ich glaube, Pulp Fiction war der erste, den ich gesehen habe, und dann kam Glorious Bastards. Ja. Und den fand ich halt auch besser und auch heute noch extrem gut. Ich habe den auch am öftesten, am häufigsten gesehen. Hattest du den im Kino gesehen? Nee. Der erste, den ich im Kino gesehen habe, war Django. Okay. Und auch, na nee, ich habe dann noch Hateful Eight gesehen. Ja, und was ich nicht ganz verstehe, ist, dass ich bei den Glorious Bastards die Dialoge richtig gut finde. Hm. Obwohl die ja wahrscheinlich ähnlich sind wie bei Pulp Fiction. Also zum Beispiel das, wo sie im Keller sind und dieses Spiel spielen mit dem Wer bin ich? Oder mit King Kong und wo der dann bin ich die Geschichte des Negers. Weil es ja wirklich passt, das, was er schon weiß. Dann bin ich entweder die Geschichte des Schwarzen oder King Kong. Ja. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die braucht man nicht, aber die sind richtig cool. Und auch, also die beste Szene ist ja eh das mit dem, wo sie versuchen, Italienisch zu reden. Also. Das ist einfach richtig witzig. Der ganze Film ist ja auch ziemlich witzig sogar für die Thematik. Also wenn dann einfach der Bärenjubel rauskommt, hat das schon eine gewisse Komik. Und das ist eigentlich gut, was Eli Roth jemals gemacht hat. Bärenjubel. Ja, danach dachte ich, der ist ganz cool. Ich gesehen, was er sonst so macht. Ja, was kann man noch zu dem Film sagen? Super. Also ich habe den, weiß auch gar nicht, wie oft ich den gesehen habe. Der wird, wenn man nicht weiß, was man guckt, guckt man halt in Glorious Bastards. Ich habe einmal mit jemandem gedreht, kennt ihr den August Zack? Oder wie er heißt? So ein Komiker. Ja, der ist da mit dabei, ja. Also genau, mit dem habe ich mal was gedreht und der ist ja unten in dieser, genau in dieser Szene dabei. Wo sie trinken, ja. Der und, trunken, genau, genau. Der hat mal ein ziemlich, ziemlich umfangreich, habe ich mit ihm drüber geredet, wie die Dreharbeiten waren mit Tarantino und dann meinte er auch so, die haben 7 Tage lang geprobt, 12 Stunden, alles durch. Mhm. Und haben nicht einmal die Kamera laufen lassen. Und haben dann die gesamte Szene unten innerhalb von 2 Tagen gedreht. Und wenn du an Quentin Tarantino-Set kommst, musst du dein Handy abgeben. Nicht weil irgendwelchen Leaks oder sowas, sondern weil er einfach sagt, keine Mobile Phones halt an dem Set. Mhm. Und einmal kam der Produzent ans Set, und der muss natürlich irgendwie am Start haben, sein Telefon. Und dann hat sein Handy geklingelt während einer Probe. Und daraufhin hat Quentin Tarantino seine Sachen gepackt und ist gegangen und meinte, wir machen dann morgen weiter. Und es war irgendwie 12 Uhr mittags, wir wollten noch 9 Stunden weitermachen. Ja. Also was ich meine, nee, hier ist jetzt vorbei. Wenn Telefon an meinem Set klingelt, mache ich nicht weiter. Das würde ich auch so machen. Scheiß Telefon. Und genau, aber wie gesagt, Inglourious Basterds ist ein sehr, sehr schöner Film, keine Frage. Ich finde Brad Pitt toll. Christoph Waltz ist natürlich, also irgendwie, ich habe mich an Christoph Waltz satt gesehen und ich kann ihn einfach nicht mehr so leiden, jetzt weil er seine Rolle 20 Mal wieder nochmal neu gespielt hat, aber da das erste Mal, wo man ihn irgendwie sieht, vor allem die Eröffnungsszene in Frankreich mit den Bauern, wo er die Juden unter dem Boden versteckt hält und so weiter und so fort, ist super, super gut. Ich finde, ich liebe dieses letzte Lachen von Brad Pitt, also diese POV-Aufnahme von Hans Lander quasi vom Boden, wie er ihn so grinsend anguckt und sagt, ja, ich weiß nicht mehr, wie der Name ist von den beiden Juden. Das wäre Donny Donowitz gewesen. Heißt er Jutewitsch, der daneben? Ja. Ich glaube, er sagt irgendwie Jutewitsch, ja. Ich glaube, ich habe gerade meinen Meisterwerk verbracht, meine Genau. Ist die beste Aufnahme aus dem ganzen Film. Und ich mag den Film sehr und ich glaube, damit hat Tarantino genau das hinbekommen, was er hinbekommen wollte, nämlich diesen Death Proof Fail irgendwie wieder halt wettmachen. Hm. Und mit dem besten Soundtrack-Stück, Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Wollte ich wäre ein Huhn, dann hätte ich nichts zu tun. Der beste Track aller Zeiten auf jedem Soundtrack. Ja, schön, sehr schön. Ja. Für mich war das, glaube ich, für mich war das auch der erste Tarantino im Kino. So, dass das halt für mich zu der Zeit auch wirklich so, wow, weil ich habe jetzt, glaube ich, nachgeguckt, 2009, ich glaube, ich war 16 oder, ich weiß nicht, wann er rauskam, 17. Und war halt das erste Mal dann so, oh, Tarantino im Kino. Und ich hatte auch extra irgendwie dann halt wirklich so die erste Vorstellung, glaube ich, da war zum, weiß nicht, Kubiks oder so, angeguckt und es war halt rappelvoll. Und das war das erste Mal, dass im Kino ich erlebt habe, dass dann nach einem Film, auch wenn niemand irgendwie von den Beteiligten da war, einfach mal mega geklatscht wurde. Die waren so dabei, ja, haben sich nur beömmelt und die Leute haben geklatscht, applaudiert und waren wirklich absolut begeistert. Und es springt halt natürlich mega über. So, also das war so meine prägnante Kinoerfahrung mit Tarantino. Ich habe nur zweimal erlebt, dass Leute im Kino geklatscht haben. Zweimal. Wo? Glaube ich. Bei The Dark Knight Rises habe ich es erlebt, weil ich habe Dark Knight Rises geguckt im Dreier-Special quasi. Also es hat um 18 Uhr angefangen oder sowas mit Batman Begins, danach The Dark Knight und dann um 0:01 fing The Dark Knight Rises an und am Ende von dem Film haben sie geklatscht. Ich war sehr glücklich, dass sie jetzt nach Hause gehen. Und bei Star Wars 7. Ich war da wirklich total geflasht. Also ich habe den, glaube ich, dann dreimal hintereinander dann nochmal geguckt. So, und für mich ist das halt auch irgendwie von allen Sachen halt wirklich so der perfekte Tarantino für mich, weil ich finde, ist mit Abstand der lustigste. Es liegt aber auch daran, dass ich tendenziell, sobald irgendwas mit Nazis kommt, sowieso dabei bin. So, das ist halt absolut mein Humor, das einfach so mal diese Geschichtliche so hart anzufassen und da sowas draus zu machen, finde ich super lustig. Ich fand, das war auch der erste Tarantino, wo Szenen drin waren, wo man auch emotional berührt sein könnte. Also ich fand zum Beispiel den Einsatz von Unamiko von Ennio Morricone bei der Szene mit Daniel Brühl, wo es halt so schön inszeniert wurde, sein Tod, glaube ich, irgendwie wieder so, wie dieses Lied dann anfängt und so, das war halt wirklich was auch, finde ich, gefühlsmäßig sehr, sehr, sehr schön inszeniert war, wo ich auch definitiv dabei war oder auch generell diese Anfangssequenz, wo Shoshana da unten versteckt ist und dieser lange Dialog ist mit Christoph Waltz, der ist halt, finde ich, nicht nur atmosphärisch, sondern man ist halt auch, finde ich, emotional dabei. Also ich bin jedenfalls emotional dabei. So, und das war, für mich war es der erste Tarantino, wo ich emotional nicht nur dachte, oh, was super inszeniert, total stylisch, toller Soundtrack, lustige, coole Dialoge, sondern auch wirklich was, wo ich dachte, das ist halt auch irgendwie was, wo ich halt auch irgendwie, ja, persönlich halt irgendwie gefühlsmäßig dabei. Und das Wichtigste, ich finde, so wie er Cat People von David Bowie inszeniert hat, das hat, finde ich, eine der besten Inszenierungen eines Songs ever. Also generell sowieso wie der Song, also ich liebe diesen Song, aber so wie er inszeniert wurde, perfekt. Und wo kommt er denn vor? Da, wo sie in dem, wie heißt der, Vorführraum-Film? Genau, wo Melanie Laurent sich quasi auch vorbereitet und sich so schminkt und sich so fertig macht auf, auf den großen Abend. So. Und wie gesagt, ich finde den Humor super. Ich fand auch irgendwie die Gewaltszenen primär immer sehr, sehr lustig. Also ich war da auf jeden Fall dabei. Ich fand wirklich, ich mochte wirklich alles an diesem Film. Ich habe mich da nur beömmelt. Also ich weiß noch, dass ich mir, sobald dann der irgendwie rauskam oder auf YouTube Szenen waren, ich habe mir, glaube ich, fünfmal hintereinander diese Szene angeschaut, wo mit Ennio Morricone Musik der Sergeant Donny Donowitz da durch diesen Tunnel angewandert kommt. Ja. Sorry. Also ich finde auch einfach, da ist es auch, finde ich, ich weiß nicht, da finde ich, ist der Dialog auch so geschrieben, dass ich nicht das Gefühl hatte, Quentin muss jetzt den Quentin machen und versuchen, sich selber immer mehr zu kopieren und immer mehr seinen eigenen Style zu machen. Sondern ich finde, er hat da so ein bisschen anders geschrieben, ein bisschen komödiantischer, ein bisschen slapstick-mäßiger. Und ich fand das super, bis auf Diane Krüger. Die mag ich nicht. Ich fand, die war so ein bisschen fehlbesetzt. Und als ich dann irgendwo gelesen hatte, dass eigentlich die Rolle an Hannah Schibula gehen sollte, beziehungsweise er die Rolle für sie geschrieben hat und sie die nicht wollte, dachte ich so, ja, das ist schade. Diane Krüger so einfach hat auch einfach die nervigste, langweiligste Stimme der Welt, ja, wenn die den Mund auch mal so wirklich, also mehr Emotionen kriegt die nicht, das ist unfassbar. Meine selbst Tischweiger war den Film besser. Also ich fand, also sie war wirklich so das Einzige, wo ich dachte, dann halt von mir ist auch keine Frauenrolle oder nur Melanie Laurent, aber Diane Krüger hat mich da ziemlich gestresst so mit ihrer Art. Aber ansonsten, vorne bis hinten, also davor, wie gesagt, war Reservoir Dogs mein Lieblings-Tarantino. Und jetzt so nach der Erfahrung würde ich schon sagen, dass Inglourious Basterds so mein Lieblings. Ja, meine auch. Alles mit Hitler. Na, guck mal, jetzt zu Django, ne? Genau, zu Stefans Lieblings, Tarantino. Nee. Nee? Nee. Hab ich doch gesagt, dass Kill Bill 2 mein Lieblings. Ach ja, richtig. Aber Django finde ich auch gut, ja. Aber ich finde Inglourious Basterds auch noch besser als. Ah, okay. Django. Irgendwie hatte ich es in meinen Augen. Also ich glaube, Django wäre einer meiner Lieblings-Tarantinos, oder wäre mein Lieblings-Tarantino, wenn Schluss gewesen wäre an dem Punkt, wo. Candy stirbt? Genau. Ja. Wenn da Schluss gewesen wäre, dann wäre okay gewesen. Und wenn diese Baller-Szene, wo der eine immer wieder ins Knie geschmissen wird. Wenn die mit irgendwann früher gekommen wäre, weil die ist noch ganz cool, wie er immer ins Knie geschossen wird, aber das ganze Ende drumherum, das war alles viel zu lang und fand ich zu viel. Ja, ja, aber ansonsten ist der Film halt, also ich finde, der ist sehr nah an den Glorious Bastards vom Humor und ja, von mainstreamig. Na, es ist also auf jeden Fall ist der mainstreamigste. Ja, das ist auf jeden Fall. Es gibt, ist auch der geradlinigste, ja, von der Erzählstruktur her und so weiter. Und ja, also bis dahin finde ich das halt ziemlich gut, man geht da rein, man findet ihn unterhaltsam. Die Dialoge sind wieder ganz cool, glaube ich. Obwohl, habe ich gar nicht so viel im Kopf. ja, aber es ist halt nicht so westernmäßig, also schon viel Action. Und der Film ist sehr westernmäßig. Ja. Ja. Wie gesagt, ja. die Diskussion hatten wir schon mal, was ein Western ist. Konnten die mir damals nicht so gut erklären. Ja, also ich meine, das Genre Western macht doch aber eigentlich meistens dieses stilistischen Merkmale aus davon. Die hat er halt wirklich exzessiv ausgelebt in diesem Film. Also in jedem anderen Film tut das ja auch. Und Reservoir Dogs ist auch westernmäßig inszeniert, so. Keine Ahnung, Kill Bill Volume 2 vor allem sowieso ultra krass inszeniert. Westernmäßig, aber. Deswegen mag ich Volume 1 mehr. Aber ich meine, Django ist ja wirklich so richtig exzessiv, auch mit diesen Randsprüngen und so weiter, ohne halt einen Schnitt. Also einfach nur rangezoomt. Und, das ist ja total krass, wenn Leonardo DiCaprio sich das erstmal umdreht und dann kann man so komplett übertrieben und bescheuert eigentlich, aber ja, warum nicht, kann's ja machen. Ich fand Django eigentlich irgendwie genau wie Bastards von der Qualität, hat mir eigentlich genauso gut gefallen. Ich fand Leonardo DiCaprio, also ich fand super Leonardo einfach mal in so einer Bösewichtrolle zu sehen, so hat mir ziemlich gefallen. Ja. Wobei ich finde, dass Samuel Jackson der King ist in diesem Film. Wirklich. Und ich muss sagen, ich sehe Jamie Foxx nicht so gerne. Nee, ich bin ich ganz nicht. Ehrlich, ich weiß nicht warum, ich kann ihn irgendwie nicht so leiden. Weil spielt halt immer so mit dem. Ja, aber in Spider-Man? Das mich verarscht. Ja. Fangen wir jetzt nicht mit dem Amazing Spider-Man 2 an. Das ist wirklich die nutzloseste Comic-Verfilmung aller Zeiten. Was? Nicht? Und auch Suicide Squad. Oh. Ja, gut, okay. Du weißt nicht mehr. Das kann für uns eine Krankheit. Oscar gewonnen. Oh, ja, das ist so schön. Harte Wahrheit. Der hat einen Oscar gewonnen. Oh. Ich weiß ja, das kann man sagen. So, Christoph Waltz spielt halt Hans Lander nur auf der guten Seite. Mhm. Also es ist wirklich, also es ist auch, es ist lächerlich von irgendwie Leute, die irgendwie meinen, ja, da kann man sehen, dass er auch den Guten spielen kann. Nee. Das Einzige, was er macht, er spielt Hans Lander, aber Hans Lander ist in diesem Film zufällig auf der guten Seite. Das ist alles, was es ist. Er spielt genau den gleichen. Mhm. Wieder einfach nur runter, fertig aus, kriegt er mir den Oscar geschenkt. Ich finde die Kuckucksklan-Szene hat einen super geilen Humor. Ich auch gerade dran gedacht. Das Einzige, wo ich mich erinnern kann. Ja, wie heißt er nochmal? Jonah Hill. Wollte ich gerade sagen, einer der besten Gastauftritte. Ja. richtig toll und. Also, ich würde mal sagen, dass als Western-Liebhaber man den Film nicht schlecht finden kann. Mehr oder weniger, weil es eigentlich ganz viele Elemente hochfeiert, die man auch in anderen Western toll findet. Hm. Aber ich finde, das Schloss finde ich die nächste Western dann noch besser. Ja, komm. Gut, sind wir dazu. Ich hatte mit Django, glaube ich, doch, ich hatte das Problem, also ich fand den Soundtrack richtig, richtig gut. Und ich kann mich, glaube ich, jetzt an den Soundtrack besser erinnern als den Film, wie gesagt. Also den Soundtrack habe ich Millionen Mal gehört. Ja, und ich finde es sehr, ich finde die Idee, da Rap reinzupacken, ultra gut. Also ich bin eh ein riesiger Rap-Fan, aber Rick Ross ist guter Rap. ich finde, das, was drin ist, passt gut okay. zu den Szenen. Ja, es ist halt einfach super geil, so ein, also in diesen, keine Ahnung, in diese schwarze Welt, ne, mit Jamie Foxx, der sich denn die schwarzen Sklaven anguckt, halt so die pure schwarze Musik reinzupacken, halt einfach harten Rap irgendwie. Und wahrscheinlich hat es kein anderer Regisseur aus Tarantino gemacht. Und allein deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Hm. Ich hatte auch meine Probleme mit Christoph Waltz. Also generell alles nach Inglourious Basterds denke ich jedes Mal, boah, Alter. The Green Hornet. Nee, Spectre. Also irgendwie. Ich fand ihn okay bei Zero Theorem. Da hat er ein bisschen Downplay gemacht und war so okay. Was du mit Kammerspiele so machst, was mit. Gottes Gemetzel. Ich hasse den. Ja, das ist super. Theater. Ich hasse wenn du zu sehr merkst, dass es ein Theaterstück ist und wenn die nur so labern, dann wäre ich aggressiv. Halt ich konnte auch Fans nicht gucken, das war ganz schlimm. Von wann ist denn Gottes Gemetzel eigentlich? Der war's, das muss so 2010, 2011 gewesen sein. Ich glaube auch. Ich habe auf den noch geschrieben, habe über den geschrieben als vor Jahren, als wir schon Film Exim mal. Ja. Ah. Also die haben es ja auch in Roman Polanskis Wohnung gedreht. Weil er hat eine Kunde hier weggeraped hat. Also mal weg, kann man darüber diskutieren, ob man für einen Regisseur arbeitet, der eine 14-Jährige geraped hat, aber Christoph Waltz findet es anscheinend in Ordnung. Also, Kate Winslet ja auch. Und Jodie Foster ja auch. Das haben doch genug gemacht, oder? Hä? Der hat doch schon mit so vielen zusammengearbeitet. Der Roman Polanski. Wobei man jetzt auch sagen muss. Ja, aber bekannt wurde, dass er eine 14-Jährige geraped hat. Ja, aber wobei man auch sagen muss, dass man auch da die Einzelheiten, wenn man da nicht so into im Thema ist. Also, ich versuche, mich da rauszuhalten, wenn ich nicht dabei war oder sonst was. Du weißt beide Seiten nicht. Konkret. Okay. Weil ich habe zum Beispiel auch so Sachen gehört, irgendwie so, dass es eh so irgendwie war, dass selbst irgendwie die Mutter von der dabei war und dass halt irgendwie. dass halt irgendwie die sowieso in den Kreisen da irgendwie unterwegs waren und. Weiß nicht. Ist halt immer schwierig bei dem Thema. Man weiß es nicht. Da irgendwie so sofort zu urteilen. Was so mein Grundproblem war, irgendwie. Ich glaube, das hat auch ein bisschen bei Django war mein Problem, dass in der Zeit irgendwie gefühlt diese ganze Aufarbeitung der schwarzen Geschichte in Amerika irgendwie sowieso Trend war, dass gefühlt irgendwie jeder zweite Film damit zu tun hatte. Bei mir war das dann auch noch so im Englisch-Leistungskurs, das war halt irgendwie Hauptthema. Dann sind wir natürlich in den Film gegangen irgendwie so, das war halt für mich so, ich war so mega im Thema drin und irgendwie gefühlt, ja. Wir hatten in der Schule im Django gegangen. Ja. Was ist das für eine Idee? Wenn man Film in Unterricht sieht, dann wird er gleich viel schlechter. Ja, aber ich kann auch die Truman Show nicht mehr sehen. Oh. Die 100-mal gesehen habe. So, und irgendwie, das war halt für mich das Thema so dauerpräsent. Und das, was mich halt dadurch, was ich halt so in dem Thema drin war, total gestört hat. Ich finde bei Django, dass ja, Django an sich, die Hauptfigur, finde ich, ist nicht gut geschrieben. Ich finde Jamie Foxx versucht so gut wie möglich zu spielen, er versucht irgendwie so mega zu zeigen, ich bin ein guter Schauspieler, gib mir die Oscar-Nominierung, ich hänge mich auch da nackt irgendwo hin oder sonst was. Zeigt er denn, dass er ein guter Schauspieler ist? Er versucht irgendwie die Rolle auszufüllen. Jamie Foxx macht das einfach nur auf 15 sein, ich bin ultra cool. Was anderes macht er auch gar nicht. Ja, aber ich finde, es liegt auch ein bisschen an der Rolle, wie die Rolle geschrieben ist, weil irgendwie, er soll halt der Protagonist sein, aber irgendwie ist halt irgendwie, finde ich, Christoph Waltz so geschrieben, als wäre er irgendwie so quasi der Wichtigere, oder ich finde auch alle anderen irgendwie. Leonardo DiCaprio ist halt, finde ich auch, macht das auch viel besser aus seiner Rolle, dass man so denkt, so, oh, der ist auch viel spannender als Django. Ist halt irgendwie so, es soll halt irgendwie die Rolle sein, irgendwie von irgendwie dem Schwarzen, der seine Frau rettet, was jetzt auch schon wieder so ein bisschen schwierig ist, so, wenn man irgendwie sich Tarantino-Filme anguckt und auf einmal hat man da irgendwie so die Frau, die ja irgendwie nur da ist, um gerettet zu werden. Finde ich, war auch mal ein interessantes Motiv, was irgendwie ein bisschen ungewohnt war. Und dann hattest du ja auch irgendwie so als die eins, was war noch irgendwie, ich glaube Zoe Bell war doch auch irgendwie so ganz kurz zu sehen, die ist mal kurz irgendwie vorbeigeritten und war dann irgendwie so die Quoten zweite Frau. Nee, man hat sie glaube ich gar nicht gesehen, die war ja genau, die war und hat auch nur ganz kurz was gemacht, wo sie durch ein Fernrohr geguckt hat oder so. Ja. Und dann, also sie hat irgendwie sich irgendwas angeguckt und dann dachte man, oh, jetzt passiert was mit der und dann kommt Renko und erschießt sie. Halt. Ja, ist halt einfach so, warum packst du sie jetzt dahin, wenn sie eigentlich. Und man erkennt sie nicht mal. So, ich glaube, ich habe sie erkannt, aber ich wusste auch, dass sie da mitspielt, glaube ich. So, es war halt irgendwie, ich finde, das war halt irgendwie so dieses schwierige Beispiel von, okay, es soll irgendwie ein Film sein über einen schwarzen Protagonisten, der sich befreit, seine Frau befreit und die ja wir zeigen jetzt mal hier ein bisschen amerikanische Geschichte mit so richtig Badass und letztendlich die Personen, die irgendwie ihm, die wichtiger sind, die tendenziell die Handlung vorantreiben oder halt irgendwie wirklich interessant sind, sind halt wieder die ganzen weißen Darsteller. So, das ist halt irgendwie schwierig geschrieben. Also ich finde, ich weiß nicht, ob es an Jamie Foxx's Actor-Skills liegt. Aber Tarantino will doch nicht schwarze Geschichte irgendwie zeigen. Nein. Der will also so ein bisschen wollte er schon wieder irgendwie so ein historisches Ding halt schon machen. Weil sonst hätte er einen weißen Mann gesagt. Also Tarantino ist ja nicht historisch akkurat. Das habe ich ja nie gesagt. Aber er ist ja schon rangegangen, okay, wir haben jetzt ein bisschen die Nazis abgearbeitet, jetzt machen wir ein bisschen hier ein bisschen die Slavery-Geschichte. So ist. Ja, ja, na wahrscheinlich einfach, um Themen zu haben, die so einen gewissen Zündstoff liefern, ne? Wenn dann auch noch so ein Samuel L. Jackson da mitspielt, den kann er dann auch wieder reinbringen und so spielen kann, wie sonst wahrscheinlich kein anderer in seiner Rolle da. Mhm. Also auch von der Wortwahl und allem Möglichen, das ist wahrscheinlich für Quentin Tarantino perfekt. Einfach so, das Setting. No. Auf jeden Fall der bessere 12 is a Slave. Ja. Haltsamere zumindest. Das war wundervoll. Wir haben Trump vs. Slave zusammengeguckt. Ja. Der Film vorbei. Und dann meinte Staffan erstes Argument vor, der Film ist aber ganz schön rassistisch gegenüber Weißen. Ja. Also schon. Wieso? Du hast doch dann den heiligen Brad Pitt, der dann auf einmal ankommt. Und ja, mit seiner Jesus-Frisur. Genau, und das erste, der gute Weiße ist, der alles richtet. Und in den Credits ist das erste Producer ist Brad Pitt. Okay, danke. Aber Benedict ist aber auch ein netter Weißer im Film. Ja, dann ist es zwei. Schenkt mir sogar eine Geige und gibt ihm mehr Geld und so weiter. Und schickt ihn in den Fort, damit er nicht stirbt und so. Also, Benedict ist schon ein guter Mann. Ja, was dann passiert? Wo ist er dann gelandet? Dank Benedict? Ja, fast genau. Ja. Und das ist dann natürlich in Deutschland. Ja. Schlimmer Film. Ja. Haben wir noch was zu Django? Ich glaube nicht. Nö. Dann kann ich. Geschichte, ich musste direkt an Hateful Eight denken, als du meintest, dass man sich mittragen lässt von der Stimmung im Kino. Und so war es auch bei mir, und halt andersrum, okay. Dass da so viel Hass in diesem Kino war, auf diesem Film. Also wir waren nicht viele, wir waren glaube ich 20 Leute und nach einer halben Stunde sind 5 davon gegangen und der Rest war einfach nur wütend, dass sie Geld ausgegeben haben für diesen Film. Und ich war halt mit meinen Kumpels da und die dachten, das wird jetzt so ein Django-Film. Okay. Und also ich wusste schon, was kommt. Und ich meine, sind wir im richtigen Film? Was passiert denn hier was? Ich raste aus. Und einfach, die waren alle so sauer und dann kann man so einen Film natürlich automatisch nicht mehr gut finden. Ich glaube, ich hätte ihn jetzt eh nicht überragend gefunden. Ich fand ihn auch nicht so doll, den Film. Aber was da abging, war ich alle aufgeregt und danach sind einfach alle wütend nach Hause gegangen. Das war so ein schlimmer Abend. Oh. Und selbst als es dann am Ende eskaliert ist, da, also nicht im Film, nicht im Kino, war es dann zu spät, da haben alle schon gesagt, oh Gott, was haben wir hier getan, warum sind wir hergegangen? Hast du den jetzt danach nochmal geguckt? Das aus, war ein bisschen sehr hart. Mhm. Willst du den jetzt nochmal gucken? Ja, so war aber die Stimmung halt. Also ich glaube, ich will ihn nicht nochmal gucken. Okay. Dafür ist er mir zu lang und war dann sehr anstrengend. Ich hätte ihn unter anderen Vorzeichen wahrscheinlich besser gefunden. So fand ich ihn ganz okay, aber alle anderen haben den so gehasst und mich gehasst, dass ich gesagt habe, lass mal in diesen Film gehen. Und ja, das war. Aber es ist krass, wie die Stimmung in Kinos immer so auch wirklich einen so wirklich damit. Ja, bei Rogue One fand ich das auch ähnlich, wo dann die Werbung so mega lang ging und alle dann schon wütend waren. Ja, stimmt. Wir haben den nämlich auch um 0.15 Uhr oder so geschaut, ne, und vor 1 hat der Film nicht angefangen. Mhm. Echt? Ja. Boah, das ist wirklich lang. Ja. Das war nicht schön. Was? Wieso? Ja, na, bei Hateful Eight weiß ich, da war ich, glaube ich, im Kino nicht enttäuscht, das ist übertrieben, aber das war der erste Tarantino-Film, an den ich eine Erwartungshaltung hatte. Eine recht hohe, weil ich wusste, er macht einen Western-Film und so weiter und könnte mir gefallen. Und ich weiß, er hat Ennio Morricone für den Soundtrack gekriegt, diesmal richtig. Und fand den dann fast zu spärlich eingesetzt, auch wenn es nicht so viele Szenen gab, die das halt gewährleistet hätten, dass man einen Soundtrack so einbauen kann. Ich habe den dann nochmal gesehen und einen Film, den ich beim zweiten Mal besser fand als beim ersten Mal. Weil ich im Kino zu sehr angespannt war und gehofft habe, jetzt bringt er noch die tollen Western-Elemente und so. Und das kam dann nicht so richtig. Dafür fand ich die Charaktere dann teilweise auch ein bisschen einfach immer zu überzeichnet. Ja. Vor allem, wo habt ihr Hateful Eight gesehen? In welchem Kino? Cineplex. Keine Ahnung. Nicht 75 mm. Genau, nämlich das auch ziemlich nass. Also ich finde Hateful Eight richtig gut. Ich verstehe diesen, also Hate kann man es ja auch wieder nicht nennen. Also der Film hat ja auch gute Kritiken bekommen, das ist keine überragenden, wie die meisten Tarantino-Filme. Ja. Ich fand den super geil. Ich habe ja auch die Roadshow-Version gesehen, die 15 Minuten länger ist. Ich habe es in Zopas geguckt und das war eine richtig krasse Offenbarung. Hätte ich nicht gedacht, dass einfach 65mm Panavision-Kamera mit quasi noch mehr Breitbild als sonst so eine Wirkung hat. Das ist richtig pervers. Es war auch so geil irgendwie mit einer Ouvertüre am Anfang, einem Programmheft und so weiter. Es war richtig, richtig schön. Und Pause, ne? Und Pause, genau. Ich fand Kurt Russell in dem Film super, ich fand Samuel Jackson super, ich fand Channing Tatum super. Ja, das war richtig gut. Ich fand auch, wie die das gemacht haben, auch dass man sich so fühlt, als würde der Film weiterlaufen. Es gab halt die 15 Minuten Pause in der Mitte dann bei der Roadshow-Version, dann kommst du zurück und dann kommt Quentin Tarantino's Stimme, die halt sagt, ja, das ist in den letzten 15 Minuten passiert. Und dann wird so gezeigt, was in den letzten 15 Minuten im Film passiert ist und dann bist du wieder in time richtig. Und das fand ich alles richtig geil. Ja, hier und da überzeichnet, kann durchaus sein, aber ich fand, es war alles noch im Rahmen. Es gibt auch viele Leute, ich glaube, das meinst du auch, dass diese Kutschenfahrt am Anfang einfach viel zu lange ist? Nö, fand ich gar nicht. Nee? Okay, dann hast du irgendwas anderes vielleicht gesagt, aber die fand ich auch nicht zu lang, das fand ich eigentlich alles ziemlich passend. Und ich meinte so wenig schon mal in einem Podcast, dass ich feste Überzeugung bin, dass Hateful Eight in ein paar Jahren angefangen wird, an Filmuniversitäten gelehrt zu werden, im Kameradepartment unter wie löst man Räume auf, und das ist eine Meisterleistung. Also wie er wirklich mit so einem Breitbild, und das ist ja wirklich, also, selbst wenn ich jetzt von dir eine Close aufnehmen wollen würde, von hier würde ich trotzdem diese ganze gottverdammte Hütte irgendwie im Bild machen, und jeder musste ständig irgendwie was machen, und ich will nicht wissen, was die Continuity für einen Drecksjob hatte bei diesem Film, alles immer an passender Stelle zu haben und so weiter. Aber wenn es kameramäßig irgendwie gemacht wurde, wenn fünf Leute sich unterhalten in so einem Breitbild, nur in dieser gottverdammten Barn irgendwie, ey, ganz ehrlich, das ist locker. Wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn man dann im Semester irgendwie lernt, Inszenierungen in Räumen oder sowas, dann wird Hateful Eight gelehrt werden, so 100%. Und vor allem, wer das auch gemacht hat, also diese Panavision 65mm, wurde total unscharf in bestimmten Bereichen dann irgendwie. Und der hat es teilweise so gemacht, dass er die Kamera statisch hingepackt hat. Sie haben die eine Seite scharf gepackt, die andere Seite scharf gepackt und dann im Film quasi die beiden Hälften zusammengeknallt, damit die Unschärfen weg sind und sowas. Also so komplett rumgespielt wie ein Wahnsinniger. man muss ja auch Ennio Morricones Filmmusik erwähnen. In dem Film, denke ich mal. Also wir als Ennio Morricone Fanatiker. Ja. Zu Recht den Oscar für bekommen, finde ich. Ich finde, der Film hätte eigentlich auch den Oscar für besten Schnitt bekommen müssen, um ganz ehrlich zu sein. Hat er ja leider nicht bekommen. Aber ich find den sehr, sehr, sehr, sehr gut. Doch. Also mit Kill Bill Volume 2 mein liebster neuer Tarantino Hit vielleicht auf jeden Fall. Weil er auch, wie schon zu Anfang meinte, wie so ein größerer, längerer Reservoir Dogs wirkt, mehr oder weniger. Ja. Wie fandet ihr alle Tim Roth? Weil viele meinten ja, es ist irgendwie so Christoph Waltz 2.0. Ja, also, mein Vater meinte das auch, und da meinte ich auch, ja, du kannst nicht einfach jeden, der so British Nice Guy ist, dann nicht einfach gleich sagen, ja, ist ja wie Christoph Waltz. Also. Weil ich fand es auch nicht so schlimm, aber ich bin Tim Roth Fan, deswegen ich kann da nicht so objektiv rangehen. Ja, ich kenne ihn halt auch nicht aus so vielen Filmen, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Also bei Reservoir Dogs wirkte er so natürlicher vom Schauspiel, natürlich. So seine Rolle hat es ja auch angeboten, aber da fand ich es ein bisschen passender, tatsächlich. Allein dieser Gag mit dieser gottverdammten Tür. Mir fragt, ich hier so ein Schublad. Ja. Locker, als irgendwie wer eine meinte, ich habe die Tür öfter genagelt als die letzte Nutte oder sowas. Dann läuft da so den Hammer hin. Das ist, war schon gut. Das wirst du, als der Kutscher rausgehen musste oder dann wieder reingehen, einfach nur meckern und sich dann vor den Kamin setzt. Also, fand ich auch ganz witzig an manchen Stellen. Aber die Szene, wo Samuel L. Jackson erzählt, wie er den Sohn da getötet hat, die fand ich zum Beispiel over the top. Mhm. Also es ja, die musste war, nicht, die war over the top. Das musste nicht sein. Ja. Da waren auch alle wütend. Was soll das hier? Ich frage gar nicht, wo die fünf Leute raus sind. Also. Nee, ich weiß gar nicht, wo die gegangen sind. Ich mochte die Atmosphäre von dem Film sehr, sehr gerne. Also ich fand, der hat wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr langsam eine schöne Atmosphäre aufgebaut. Ich mochte auch, also ich finde handwerklich alles tipptopp. Ich fand den auch sehr, sehr gut gemacht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie seit eigentlich alles, was nach Inglourious Basterds kommt, seitdem ist halt irgendwie, weiß nicht, entweder ich bin jetzt aus dem großen Hype-Alter von Tarantino raus, so aus der quasi auf der krassen Fanbase, ja. von dem krassen Fanbase-Alter so irgendwie raus, aber ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie, seitdem ist halt irgendwie, habe ich bei den Filmen, die ich im Kino gucke, von ihm nie das Gefühl, oh, den muss ich jetzt noch ein zweites Mal sehen. Hm. Also zum Beispiel, und ich kann mich auch an wenige Szenen noch erinnern, also da bleibt nicht mehr ganz so viel hängen und ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass es sehr, sehr viele Western-Elemente drin sind und ich das, also ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, dass bei Hateful Eight auch sehr viel von diesem Reservoir Dogs Vibe drin war. Ja. Ich empfand es zwar, also an sich fand ich das sehr, sehr schön, zum Beispiel Tim Roth mal wieder irgendwie zu sehen in einer größeren Rolle bei ihm und so weiter, aber für mich war das dann schon fast schon wieder irgendwie wie das erste Mal so, dass Tarantino sich wirklich jetzt mal wirklich wiederholt, dass er jetzt anfängt, sich selber zu kopieren und dass das jetzt so ein bisschen, ja, dass er jetzt so in dem Alter ist, wo so diese schwammigen Filme kommen, die nicht mehr Fisch, nicht Fleisch sind. Wie heißt nochmal die Serie von Tim Roth? Lie to Me. Okay, genau. Ich finde vor allem, also was Django und Hateful Eight, worunter die beide irgendwie so ein bisschen gelitten haben, so als ich im Kino gesehen habe. Und ich fand den auch, also ich fand schon im Kino sehr gut, aber ich fand ihn nochmal besser, als ich ihn ins Haus nochmal gesehen habe, ist, dass beide Filme kamen in der Oscar-Zeit raus. Also hier Anfang Januar in den USA, letzte Dezemberwoche. Und in beiden Jahren waren das so total krasse Jahre, wo dann voll heftig viele Filme kamen. Da hast du wirklich so große Eventfilme oder einfach bedeutsame Filme alle innerhalb von 2-3 Wochen gesehen haben, war das so komplett überladen. Und dann konnte ich irgendwie nicht so ganz wahren. Ich weiß genau, ich habe Star Wars 7 gesehen, wo ich fast einen Herzkasper bekommen habe. Hab dann eine Woche später irgendwie The Revenant gesehen und 4 Tage später irgendwie Hateful Eight. Und da war ich so dermaßen überladen von irgendwie Schnee und großen Filmen und Weitwinkel und dann konnte ich erstmal nicht mehr. Und als ich ihn dann nochmal mir angesehen habe, fand ich ihn dann auch nochmal besser, wie gesagt. Weil ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass halt irgendwie seitdem halt auch irgendwie, eigentlich ist auch, wie gesagt, bei den letzten zwei Filmen, dass Tarantino jetzt nicht mehr quasi so vollkommen andere Settings als alle anderen macht und irgendwie so was komplett Eigenständiges macht und dass man so denkt, so, ah, jetzt gerade so wieder irgendwie, ist wieder dieses und dieses Setting irgendwie gerade wieder in, passt rein irgendwie. Weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, irgendwie ich in einer Woche 12 Years a Slave und dann halt irgendwie Django gesehen habe, auch wenn es wahrscheinlich nicht stimmt. Und auch wie du meinst, Revenant oder 848 ist ja dann doch irgendwie so von der Atmosphäre oder von dem Setting ja irgendwie gleich. So, dass es halt irgendwie, weiß nicht, medial wahrscheinlich besser vermarktet oder verkauft wird, dass die Leute auch gucken irgendwie so, ah, ist das wieder so der Trend, jetzt machen wir, hauen wir als andere Produktionsfirma auch mal was Ähnliches noch irgendwie raus. Ja. Weil da war doch irgendwie das mit dem Drehbuch, das geleakt war, oder? Genau. Er meinte erst, dass er den Film nicht mehr machen will. Ja. Und da hat es ja anscheinend umgeschrieben. Also dieses geleakte Drehbuch gibt es ja immer noch im Internet, kann man sich immer noch durchlesen, müsste man mal gucken, inwiefern es anders ist. Hm. Aber ich will nur sagen, ich hatte jetzt auch irgendwie mehrmals das, dass sich, ich weiß nicht, wenn man so irgendwie vollgepackt wird mit irgendeinem großen Film oder sowas, dass man sie dann, ich habe halt irgendwie La La Land geguckt und 2 Tage später Silence geguckt und 3 Tage später Logan geguckt. Dann war ich so, also es war so alles anders und so komplett verschiedene Sphären, dass ich gar nicht mehr konnte. Ja. Aber, alles klar. Nee, das, ja, ist mir nur so aufgefallen, deswegen bin ich gespannt, was jetzt irgendwie Tarantino noch so macht, was jetzt noch kommt. Wird kommen, 100%. Pass auf, es wird sein letzter Film, es wird sein 10. Kill Bill 3. Mit der Tochter? Könnte sein. Ja, wird sein 10. Okay, hat er irgendwie was gesagt, sonst, was er sich vorstellen könnte? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube es zumindest nicht. Ja. Aber ein bisschen ist ja auch schon wieder Zeit vergangen seit Hateful Eight, ne? Ja. Dieses Jahr im Winter waren 2 Jahre. Mhm. Also müsst ihr es auf jeden Fall schreiben schon das nächste Ding. Ja. Aber dann so allgemein die Runde irgendwie gefragt. Frage stelle ich eigentlich jedem immer, was, ja, was denkt ihr, was ist Tarantino, ein besserer Drehbuchautor oder besserer Regisseur? Weil ich kenne fast so Leute, die sagen, er ist der bessere Drehbuchautor. Ja. Würde er wahrscheinlich vielleicht so über sich selbst auch sagen, oder? Echt? Ja, also er hat zweimal den Oscar bekommen für das beste Drehbuch. Ja. Man müsste mal sehen, was er macht, wenn man ihm ein Drehbuch gibt. Material gibt. Ja, was dann passiert. Richtige Scheiße. Naja, Jackie Brown ist doch passiert, ist auch was anderes. So Schwarzbilder, falsch ist so. Hat die Klappe drauf gelassen. Also ich kann die Frage nicht beantworten, ich weiß es nicht. Nee. Also ich finde schon, dass er einen sehr, sehr eigenständigen, besonderen Stil hat zu schreiben, aber ich finde, bei ihm merkt man auch, wenn man so Material sieht, dass er sehr, sehr gut mit Schauspielern agieren kann. Einfach, okay, das kommt auch damit, hat auch damit zu tun, dass er selber ab und zu schauspielermäßig so unterwegs ist und sich damit auch ein bisschen beschäftigt hat, aber ich finde schon, dass er einen Sinn dafür hat, irgendwie den Leuten zu zeigen, hey, das möchte ich jetzt von dir als Schauspieler und so soll das sein. Ja. Also ich denke schon, dass er dafür das perfekte Feingefühl hat. Er hat ja auch einige Drehbücher geschrieben, die er nicht verfilmt hat. Ja. Also True Romance. Ja. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden. und hat er nicht auch zu Natural Born Killers zumindest Ansätze? Aber den finde ich scheiße. Ja, ich wollte euch fragen, ob ihr wisst, was er daran scheiße fand. So, weil ich mochte damals Natural Born Killers. Ich fand den auch gut. Ich fand auch True Romance gut. Deswegen wollte ich sagen, dass er. Ich glaube, das ist aber so eine Krankheit von irgendwie so Leuten, denn also wie gesagt, hier Stephen King findet auch Shining scheiße. Er findet aber da kann ich es verstehen, warum er es scheiße findet. Stephen King findet aber alles scheiße, was gut ist. Also, er findet ja. Also, alle seine Bücher, die gut verfilmt wurden, fand er scheiße. Ja, aber fand Shining wird ja komplett das wirkliche Thema verfehlt vom Buch. Ja, das stimmt. So, von daher. Ich kenne das Buch nicht, deswegen. Aber erstmal sagen, ja, stimmt. Nee, ich weiß, dass er es gesagt hat. Okay. Dass er meinte, dass dieses Haus das Gruselige sein soll. Ja, es geht um Alkoholismus. Okay. Nee, deswegen, ich wollte euch sowieso fragen, irgendwie, wie, wegen, wenn ihr irgendwie Ahnung habt, wegen Natural Born Killers, ob es einfach nur daran lag, dass er vielleicht auch einfach mit irgendwas so nicht klarkam oder so. Ich glaube, ich auch nicht. So, weil ja Tarantino das dann mega irgendwie ablehnt. Was ich interessant fand, weil ich wusste das gar nicht, wusstet ihr, dass Tarantino bei The Rock mitgeschrieben hat? Was? Ja, Fels Entscheidung, ne? Ja, du? Genau. Wer weiß, dass Tarantino bei Armageddon mitgeschrieben hat? Hat er auch? Ja. Hammer. Der ist ja vielleicht doch nicht der Beste. An Armageddon haben J.J. Abrams und Tarantino mitgeschrieben, Script-Doctor-mäßig. Ja, ja. Und The Rock hat er auch mitgeschrieben. Genau. Ja. Der hat auch hier Aaron Sorkin. Ja. Ja, genau, der hat Gott. Auch mitgespielt. Der absolute Gott. Der hat auch mitgeschrieben. Also Aaron Sorkin ist aus meiner Sicht wirklich der Drehbuchgott. Also was der schreibt, was der für Dialoge schreibt, ist unbesiegbar. Also wenn man sich irgendwie Steve Jobs oder Social Network anguckt und da sich die Dialoge gibt, das ist unbeschreiblich, wirklich. Kann selbst ein Tarantino noch anlernen. Oder Robert Rodriguez. Der kann eine Menge. Was ich hatte noch mal ein bisschen überlegt, weil, wie gesagt, ich kann nicht so richtig benennen, warum mir so seit Inglourious Basterds ist mir nicht mehr so richtig. Ist der Nicolas Cage auf deinem. Ja. Ist mir gerade erst aufgefallen. Krass, wie lange habe ich ihn überhaupt? Ja, ich dachte. Ist mir aber auch noch nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja. Ist das mega. Ich wurde letztens sogar mal angesprochen. Ich saß in der ersten Reihe bei einer Lesung und dann hinter mir eine dann so, ja. Ist jetzt schon ein bisschen penetrant, so dein Pullover, ne? Mit dem Nicolas Cage überall, weil dann geht der wirklich die ganze Zeit überall weiter. Von daher. Ich habe auch noch einen mit Peewee, aber egal. Ich hatte auch überlegt, irgendwie, weil ja seit Django ist ja auch Sally Mankey, I don't know how to pronounce her last name, ist ja auch irgendwie gestorben. Ob vielleicht auch irgendwie was. Also habt ihr irgendwie gemerkt, dass der Schnitt anders ist? Ja, das war das, aber die ist doch beim Wandern in den Hollywood Hills, hat die doch Hitzeanschlag bekommen, liegen geblieben und wurde um einen Tag später gefunden, weil gerne langläuft. Die hat jeden Film von Tim, jeden, ne, bis dahin geschnitten gehabt und so eine ganz innige Beziehung irgendwie und deswegen Die ist vor Django gestorben, ne? Django war schon der nächste Cutter, ne? Und deswegen war dann so ganz groß irgendwie in der Diskussion, ob der Schnitt vielleicht irgendwie anders sein wird, weil es erstmal jemand anderen anvertraut hat. Ich glaube, dass der Film unweigerlich dazu geführt hat, dass der Schnitt anders ist, weil er einfach wirklich so, so geradlinig erzählt ist und so doch auf dem Boden geblieben irgendwie für einen Tarantino-Film, dass der Schnitt einfach nicht so abgespaced sein konnte. Mhm. Und wenn, dann hätte es, glaube ich, irgendwie, dann hätte es so gezwungen gewirkt, ein bisschen von wegen, ich probiere es jetzt trotzdem, dass es genauso wirkt. Und bei Hateful Eight, glaube ich, habe ich es ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen anders war, aber es ist mir nie negativ aufgefallen. Nie. Ich fand es immer gut. Ja, mir auch nicht negativ, aber ich hatte schon das Gefühl, dass irgendwas anders ist, so ein bisschen. Also generell auch so der Grundton der beiden Filme, das hat irgendwie auch gemerkt. Natürlich ist der jetzt kein schlechter Cutter sich hinsetzen. Und natürlich würde er nicht einen Tarantino-Film raus und dann, oh, der Schnitt ist aber ganz schön nett für die Trommel. Nee, aber hatte ich so ein bisschen überlegt, irgendwie, woran das vielleicht liegen könnte, dass ich da so ein bisschen Probleme oder dass ich es einfach anders empfinde als so die Tarantino-Filme davor. Joa, Er hat doch irgendwie in ganz vielen von seinen Filmen immer so eine kleine Gastrolle gehabt, ne? Ja. Mhm. Fällt jetzt aber, glaube ich, nur noch die in Django ein. In Hateful Eight hat er, glaube ich, keine. Genau. Da ist er doch der Erzähler. Was geht stimmt. In Glorious Bastards erwirkt er da in Kruger. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob es ein Gastauftritt ist, aber da meint er, so, dass Christoph, so dass Christoph Hände, Walz okay. das nicht authentisch hinkriegen würde. Okay. Super. Okay. Und in Pulp Fiction ist er doch der. Also ist er da. Ja, Pulp Fiction weiß ich, was er da. Pulp Fiction weiß ich noch. Genau. In der Garage machen sie das Auto sauber. Ja. Also, wäre richtig stimmt. auf. Ohne Frau. Sie lässt sich von mir scheiden. Wo ist ein Kill Bill 2? Weiß gerade jemand? Ist er vielleicht in 1? Oder muss er nicht in beiden auftauchen? Nee, ich glaube, er taucht in beiden auch. Hm. Habe ich dort dann, wie Samuel L. Jackson diese winzige Rolle in Volume 2 hat, wo er in der Kirche am Klavier sitzt und spielt für 2 Minuten oder was? Weiß ich nicht. In Death Proof sitzt er an der Bar oder so? Ja. Irgendwie so, ne? Ja. Gib den Laptops. da hätte ich Death Proof gut gefunden. Hätte gesagt, jetzt habt ihr mich. Wie fandet ihr Four Rooms? Nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich fand's. Das war mit Tim Roth. Ah, oh, der ist ja so over the top. Da hat er mich selber auch mal gestresst. Ich fand's okay. Ich kann mich an den Film auch echt nicht mehr so richtig erinnern. Ich fand's okay, aber. Ja. Echt jetzt nichts Weltlebens oder sowas. Und hat jemand von euch die Quentin Tarantino CSI-Folgen geguckt? Ja, wollte ich auch schon oder sagen. Von Alias. Wie fandet ihr denn die Szene in Sin City, wo er Regie geführt hat? Super, spielt Benicio del Toro. Welche Szene? Das war die, wo Clive Owen mit Benicio del Toro im Auto zurückfährt und sich ganz vorstellt, dass Benicio del Toro noch lebt mit dem Lauf und genau. Ach so, ja. Da hat er Regie geführt. Das war das einzige Mal, dass Quentin Tarantino digital gedreht hat mit dem Film. Tja. Ja, fand ich gut. Also ich fand in Sin City eigentlich alles gut. Ich fand in Sin City alles gut, deswegen. Alles? Ist gut. Nee, die Clive Owen-Geschichte ist nicht so geil. So, die Tarantino-Fahrer gemacht. Ja. Lass mich raten, Dialoge, ne? Nee, ich weiß nicht, was ich daran so. Die fand ich langweilig. Die mit Bruce Willis war geiler. Ich fand es ganz interessant, also auf dieser krassen Collector's Edition von Sin City ist ja auch ein bisschen Material zu der Szene drauf. Und ich fand es ganz spannend so zu beobachten und habe mich gefragt, warum kann Tarantino nicht einfach Benicio beim nächsten Tarantino-Film mitnehmen, dass der mal eine vernünftige Rolle bei dem kriegt. Oder jetzt ist Star Wars 8 ist. Ja, und? Der hatte dazwischen auch so ein paar Jahre, wo er jetzt nicht so super Material irgendwie war. Also von daher. Ja, momentan lief er ziemlich ab. Ja, super. Zum Beispiel in Savages. Oder in Sicario. Ich wollte nur noch mal Savages erwähnen. Das sollte in jedem Podcast erwähnt werden. Das Einzige, was ich leider auch noch nicht, was ich auch noch eigentlich vorher noch gucken wollte vor dem Podcast, war 95 hatte Tarantino eine Folge Saturday Night Live gehostet. Das wollte ich eigentlich noch vorher gucken. So, ich kenne zum Beispiel keinen anderen Filmregisseur, der als Host für SNL mal da war. Ich weiß nicht, irgendwie diese Saturday Night Live Hosting Sache, irgendwie, ich fand die nie interessant und ihr müht mich irgendwie jedes Mal immer, wenn wir sagen, boah, das ist ja auch ein Saturday Night, da sag ich, ja, gut, steht er da, so, es gibt ein paar Jokes und es sind ein paar Matzen drin und dann ist das Ende der Geschichte. Aber es ist so viel mehr. wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, dann ist Saturday Night Live sehr interessant. Und wieso? Einfach, also ich finde sowieso die Struktur, wie die in der Woche arbeiten, sehr interessant, wie die Leute schreiben, wie die Leute mit den Stars dann quasi zusammenarbeiten, was dann am Ende rauskommt, wie sie davor live proben und so weiter. Das ist schon eine interessante Sache, wenn man sich ein bisschen so für Sketchwriting und so weiter interessiert. Ich gucke das relativ regelmäßig, so seit ein paar Jahren, und es ist, finde ich auch sehr interessant, einfach mal zu gucken, wer von den Schauspielern wirklich komödiantisches Timing und Gefühl hat. Ja. So, weil manche Leute, die halt sehr beliebt sind und als lustig gelten, können da halt mega auf die Fresse fallen. Also ich fand zum Beispiel Jennifer Lawrence da ganz, ganz schlimm. Ich kann auch Jennifer Lawrence nicht. Nein, nicht dieses allgemein schlimm. Wenn ich das Gesicht sehe. Und dann gibt es halt so andere, also, die einen echt überraschen. Wenn hier in Passengers dasteht, es gibt so richtig geile Comparison-Bilder von Jennifer Lawrence 2011 und 2016. Die hat sich aber so umoperiert, meine Fresse. Also ich glaube, die hat es aus einem richtig guten 5-Jahres-Plan gemacht, so schleichend, dass es nicht so auffällt. Aber guck dir ruhig mal Jennifer Lawrence an 2011 und 2016. Im Gesicht allein bestimmt 10 Operationen. Ich habe auch letztens gedacht, dass die ganz schön anders aussieht. Ich meine, die wurde in Passengers also ultra hot inszeniert und wie nichts anderes. Und 2011 hieß es so, ja, die kleine, dickliche Jennifer Lawrence. So. Das ist nicht die typische Hollywood-Schönheit. War so die Adele unter den, Schauspielern. Also ein bisschen übertrieben gesagt jetzt. Aber Passengers ist auch so ein toller Film. Genau bis du den Verlust erstmal zu sehen, dass es zu Ort kommt. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf den Film. Ich hatte, auch keinen Bock, aber mein Vater wollte ihn sehen. Den auch mal nachgeholt. So. Der hat einen echt tollen Anfang. Wirklich einen tollen Anfang, weil er nach. Der macht sie auch noch nichts. Ich bring mich um. Das ist aber immer noch besser als der Auftritt von hier, der am Ende da fast durch die Tür läuft. Andy Garcia. Ich freue mich auch in den Credits, weil niemand sonst auftritt. Ist einfach der vierte, der genannt wird. Ja. Der Film mit Andy Garcia. Ja. Okay, Glückwunsch. Ja, das aber auch, habt ihr mal Joy gesehen von David Russell? Ja. Nee, der spielt auf Leine Verloren. Wir sind aber bei Tarantino. Achso, ich wollte euch einfach mal fragen, gibt es noch irgendwie was ihr denkt, wie so quasi die Zukunft aussieht eines Tarantino oder was ihr euch so wünscht oder so? Gut. Ja. Tschüss. Er hat ja in diesem Roundtable-Gespräch ja auch gesagt, dass er danach Theatersachen schreiben möchte. Ja. Ich glaube, ich auch, dass er ein Buch schreiben will. Ja. Das habe ich auch gelesen. Ja, würde auch passen. Finde ich beides gute Entscheidungen eigentlich. Ich würde mich freuen, wenn er irgendwie tatsächlich so eine Netflix-Serie macht. Ja, aber dann so Standalone. Also wirklich so eine Miniserie mit irgendwie, keine Ahnung, 6-7 Folgen, eine Folge 1,5 Stunden oder sowas und dann wirklich nur eher Regie, jede Folge. Darauf hätte ich schon ziemlich, ziemlich Bock. Das wäre schon cool. Ja. Letztens hieß es doch auch, er wäre, weiß nicht, wie viel er jetzt dran war, er wäre Kandidat gewesen für Deadpool 2. Das hätte ich irgendwie auch ganz witzig gefunden. Ich glaube, dass Ryan Reynolds meinte, er würde alles dafür tun, dass Tarantino das macht. Mhm. Und ich glaube sogar, dass Tarantino irgendwann mal meinte, aber wie gesagt, ich kann mich hören, dass Deadpool der einzige Comic-Charakter ist, den er für interessant hält oder sowas. Aber gut, weiß man jetzt nicht. Ich glaube, das wird nicht passieren. Nee, natürlich nicht. Mhm. Ich glaube es auch nicht, dass es passieren wird, aber ich könnte es mir schon ganz witzig vorstellen. Also, wenn es einen. Weil ich glaube, zum selben Interview meinte er noch, dass er so eine unglaubliche Abneigung hat gegenüber Comicbuchfilmen und so weiter. Oder war es Peter Jackson, der das meinte? Nee, ich glaube, Peter Jackson meinte mal, er würde niemals eine Comicverfilmung machen, weil er das abstoßend findet. Okay. Oh, echt krass, so, dass er das sagt. Ja, ich auch. Ich hoffe ein bisschen, ich weiß, es wird ein bisschen Unmut hier fahren lassen, aber. Ich hoffe, er geht ein bisschen so von dieser Western-Schiene weg. Nee, das finde ich voll okay. Ja, also, egal welchen Film er machen wird, er wird Western stilistisch inszeniert sein. Aber jetzt nochmal wirklich einen Zeitepochen-Western zu machen, das fände ich auch nicht cool. Also, ich finde das. Ich meine noch mehr Django, so von der Epoche. Ja, also, Django war richtig nice als ersten Western und halt mit dem ganzen Schnee und diesem ganz anderen Setting war Hateful Eight dann auch noch cool, aber ein drittes Mal könnte ich es mir nicht angucken. Das wird ihm jetzt auch reichen, glaube ich. Ja, doch, zu viel Schnee. Ja. Nee, meine letzte Frage wäre noch, hat jemand von euch von der Cornetto-Trilogie das Audiokommentar von Quentin Tarantino angehört? Gibt's das? Ja, das habe ich gehört, dass es extra für die Blu-ray aufgemacht wurde. Ist ja geil. Das finde ich auch. Und ich dachte auch so, das, also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und was hält er davon? Hast du es einfach? Wahrscheinlich sitzt er damit, dass er Wright und beäumelt sich nur. So. Das wäre so, das wär so gut. Ich habe gehört, es soll sehr, sehr lustig sein, deswegen. Ich habe erst letztens, und letztlich auch vor 3 Wochen oder sowas, habe ich mir nach bestimmt 5 Jahren mal wieder Hot Fuzz angeguckt. Ja. Ich konnte nicht mehr von lachen. Das muss ich auch wieder schauen, unbedingt. Das war das erste Mal, dass ich im Kino wirklich mit Lachkrampf saß und wirklich komplett durchgelacht habe. Das war der Hammer. Von daher. Ja, schade, dass der dritte nicht so mithalten konnte. Ach, egal. Edgar Wright Podcast machen wir dann irgendwann. abschließende Worte? Puh. Edgar Wright hat ja gesagt, er würde ganz Squirrel Girl verfilmen. Was haltet ihr von dieser Theorie, dass Tarantino und Uma Thurman schon seit 10 Jahren ein Paar sind? Dass das keiner weiß? Um mal so ein bisschen. Wir sind hier kein Gossip-Podcast. Ein bisschen Gossip-Podcast. Oh. Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich finde die Chemie zwischen den beiden. Aber hier, Uma Thurman hat sich auch ein paar Mal operieren lassen. Ne? Die Blick ist völlig anders aus. Woran sieht man das? Ich bin nämlich so ein anderer Mensch. Voll ein anderer Mensch. Ja, ich suche mal gleich Bilder raus. Ja, aber immer Schluss. Ja, also die ist ich würde tatsächlich einfach mal gerne, weil ich mir echt nicht sicher bin, ob er das könnte, einen Sci-Fi-Film von ihm sehen. Mhm. Einmal um zu gucken, wie das aussehen würde. Also das kann ich mir... Ich hätte gerne ein Musical. Das kann ich mir... Musical, das macht er eher als ein Sci-Fi-Film. Ja, ich glaube auch. Ein Sci-Fi-Musical. Ich würde sagen, dann klopfen wir mal an und fragen ihn mal. Ein Sci-Fi-Musical. Ja. Ja, da haben wir es. Dann auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao.